Hörverständnisübung Nummer 18. Interview mit einem jungen Künstler. Ein junger Künstler, der Bildhauer Oesterloh, ist sehr schnell bekannt geworden. Bei welcher Gelegenheit und durch welche Arbeiten? Das erfahren Sie in dem folgenden Interview. Herr Oesterloh, die Stadt Köln hat für den Stadtpark eine ihrer Großplastiken angekauft für eine relativ hohe Summe. Betrachten Sie das als einen Erfolg für sich? Ohne Zweifel würde ich sagen ja, denn es zeigt doch, dass meine Werke, meine Sachen Zugang gefunden haben zum breiteren Publikum und Anklang gefunden haben, auch bei der Bevölkerung. Ja, dafür spricht ja auch eigentlich Ihre Ausstellung bei der Galerie Winkelmann, die ja glänzend besucht ist und deshalb noch eine Woche verlängert ist. Ja. Das ist ja auch ein großer Erfolg und ist das Ihre erste Einzelausstellung? Das ist meine erste Einzelausstellung in Deutschland, ja. Sie hatten schon Kollektivausstellungen in, wenn ich recht unterrichtet bin, ja, die letzten großen Kollektivausstellungen waren in Karlsruhe, Stuttgart und München, die letzte. Herr Oesterloh, würden Sie uns etwas über Ihre Arbeitsweise mitteilen? Sie sind Schüler von Henry Moore, haben sich aber in den letzten Jahren vom Stil Moores ziemlich weit entfernt. Ja, seit 2 Jahren arbeite ich überwiegend mit fertigen Teilen, die ich zusammenmontiere und in einen anderen Zusammenhang stelle. Was sind das für Teile? Das sind Maschinenteile, Autoteile, Blechteile, das Material der Technik. Das Material, mit und in dem wir im 20. Jahrhundert leben. Ich finde, man sollte sich auch im Material zu unserer Zeit bekennen. Ja, Nicht nur auf edle Materialien, auf noble, vornehme Materialien wie Marmor, Stein oder Holz zurückkommen und konservativ da weiterarbeiten, sondern auch eben schon in der Auswahl des Materials. Ja. Sind das vorgefertigte Teile? Das sind vorgefertigte Teile, die aber, wie gesagt, durch die Auswahl aus ihrer alten Funktion herausgelöst werden und in einen anderen Zusammenhang gestellt werden und dadurch eine neue Bedeutung bekommen. Ja. Sie arbeiten nur mit Metall? Ja, bis jetzt nur mit Metall. Mhm. Aber ich habe Pläne, ich werde demnächst auch versuchen, Kunststoff in die Komposition mit einzubeziehen. Ah, Plastik? Plastik, Kunststoff, also Kunststoff in der Plastik, nicht wie das Wort schon sagt, Plastik in der Plastik. Ja. Herr Oesterloh, Sie gehören der Gruppe 70 an, sind Mitglied und haben sich aber von ihr gelöst. Ja, ich war Mitglied. Es ist eine ehrliche Geschichte. Ja. Ich möchte eigentlich nicht mehr sehr viel darüber sagen. Wissen Sie, diese Gruppe ist mir einfach... ich möchte damit mit meinem Austritt nicht sagen, dass ich die künstlerische Richtung mit dieser Gruppe nicht mehr teilen würde oder nicht geteilt hätte. Sondern... meine Kollegen sind mir einfach auf eine Art und Weise politisch tätig geworden, und zwar eindeutig tätig geworden, die mir nicht gefallen hat. Sie glauben also, ein Künstler sollte politisch überhaupt nicht tätig sein? Nein, das möchte ich damit nicht gesagt haben. Ich meine nur, dass die direkte Betätigung, die direkte politische Betätigung nicht im Bereich eines Künstlers liegt. Also Herr Oesterloh, wie sind denn Ihre weiteren Pläne? Haben Sie Auslandspläne? Ja, eine weitere Ausstellung ist, die nächste Ausstellung ist in Venedig geplant. Einzelausstellung? Im August, das heißt eine Kollektivausstellung, eine Ausstellung mit einem italienischen Kollegen zusammen, im August, wie gesagt. Herr Oesterloh, wir danken Ihnen für dieses Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen. Dankeschön.